Erster, sie fuhren über den See und kamen im Land der Gerasener an. Zweiter, als Jesus aus dem Boot stieg, kam ihm sofort ein Mann entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war und bei den Gräbern lebte. Dritter, dieser Mann wohnte zwischen den Gräbern, und niemand konnte ihn fesseln, weil er zu stark war. Vierter, Mann hatte ihn oft mit Ketten an Händen und Füßen gefesselt, aber er zerriss die Ketten und zerbrach die Fesseln, so dass ihn niemand kontrollieren konnte. Fünfter, Tag und Nacht war er bei den Gräbern und in den Bergen, wo er schrie und sich selbst mit Steinen verletzte. Sechster, als er Jesus von Weitem sah, lief er zu ihm und warf sich vor ihm auf den Boden. Siebter, er schrie laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Ich flehe dich bei Gott an, quäle mich nicht. Achter, denn Jesus hatte zu dem Geist gesagt: Verlass diesen Mann, du unreiner Geist. Neunter, Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Der Mann antwortete: Ich heiße Legion, denn wir sind viele. Zehnter, die Geister baten Jesus dringend, sie nicht aus dieser Gegend wegzuschicken. Elfter, dort am Berg weidete eine große Herde Schweine. Zwölfter, die Geister baten Jesus: Schick uns in die Schweine, damit wir in sie fahren können. Dreizehnter, Jesus erlaubte es ihnen. Die unreinen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Daraufhin stürzte die etwa 2000 Tiere große Herde den Abhang hinunter in den See und ertrank. Vierzehnter, die Hirten der Schweine flohen und erzählten in der Stadt und auf dem Land, was passiert war. Deshalb kamen die Leute, um zu sehen, was geschehen war. Fünfzehnter, als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Mann, der zuvor von den Dämonen besessen war, bekleidet und bei klarem Verstand da sitzen. Sie bekamen große Angst. Sechzehnter, die Augenzeugen erzählten den anderen, was mit dem besessenen Mann und den Schweinen geschehen war. Siebzehnter, daraufhin baten die Leute Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Achtzehnter, als Jesus ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der geheilt worden war, dass er mit ihm gehen dürfe. Neunzehnter, aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte zu ihm: Geh nach Hause zu deiner Familie und erzähl ihnen, wie viel der Herr für dich getan und wie viel Mitleid er mit dir gehabt hat. Zwanzigster, der Mann ging weg und begann in der Dekapolis zu erzählen, was Jesus für ihn getan hatte, und alle Leute waren sehr erstaunt. 21. Als Jesus mit dem Boot wieder auf die andere Seite des Sees gefahren war, versammelte sich eine große Menschenmenge bei ihm am Ufer. 22. Einer der Synagogenvorsteher, namens Jairus, kam zu Jesus. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen. 23. Er bat ihn eindringlich: Meine kleine Tochter liegt im Sterben. Bitte komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und lebt. 24. Jesus ging mit ihm, und eine große Menschenmenge folgte ihm und drängte sich um ihn. 25. Eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt, war auch in der Menge. 26. Sie hatte viel von vielen Ärzten erlitten und ihr ganzes Geld dafür ausgegeben, aber es hatte ihr nichts geholfen, im Gegenteil, ihr Zustand war nur noch schlimmer geworden. 27. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menschenmenge von hinten und berührte sein Gewand. 28. Denn sie dachte: Wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. 29. Sofort hörten ihre Blutungen auf und sie spürte in ihrem Körper, dass sie von ihrer Krankheit geheilt war. 30. Jesus spürte sofort, dass Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte: Wer hat meine Kleider berührt? 31. Seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst doch, wie die Leute dich bedrängen, und fragst trotzdem: Wer hat mich berührt? 32. Aber Jesus sah sich um, um die Frau zu finden, die das getan hatte. 33. Die Frau, die wusste, was mit ihr geschehen war, kam ängstlich und zitternd. Sie fiel vor Jesus nieder und erzählte ihm die ganze Wahrheit. 34. Jesus sagte zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden und sei von deiner Krankheit geheilt. 35. Während Jesus noch sprach, kamen Boten aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagten: Deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Meister nicht länger zu stören. 36. Jesus hörte nicht auf das, was sie sagten, sondern sprach zum Synagogenvorsteher: Hab keine Angst, glaube einfach. 37. Er erlaubte niemandem, mit ihm ins Haus zu gehen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, dem Bruder von Jakobus. 38. Als sie in das Haus des Synagogenvorstehers kamen, hörte Jesus den Lärm, das Weinen und das laute Klagen der Leute. 39. Er ging hinein und sagte zu ihnen, warum macht ihr so viel Lärm und weint? Das Kind ist nicht tot, sondern es schläft. 40. Sie lachten ihn aus. Aber Jesus schickte alle hinaus, nahm den Vater und die Mutter des Kindes sowie seine drei Begleiter mit und ging dorthin, wo das Kind lag. 41. Er nahm das Kind an der Hand und sagte zu ihr, Talita Kumi, was übersetzt bedeutet, Mädchen, ich sage dir, steh auf. 42. Sofort stand das Mädchen auf und begann zu gehen, denn sie war 12 Jahre alt. Alle Anwesenden waren sehr erstaunt und schockiert. 43. Jesus befahl ihnen dringend, niemandem davon zu erzählen, und sagte, sie sollten dem Mädchen etwas zu essen geben.